Plastik im Apfelgarten von Martin Mosebach. Sagt der zu mir, Felsenstein, Sie tragen Ihren Namen zurecht. Will sich nichts sagen lassen, will sich nicht helfen lassen. Ohne Sie ginge hier ja gar nichts mehr. Das wissen doch inzwischen alle auf dem Flur. Darf ich Sie einladen? Danke. Schwarz mit Zucker, bitte. Und immer dieselben Fehler. Ich sag, lassen Sie doch die Finger vom Computer, wenn Sie nicht damit umgehen können. Sie haben doch mich. Und eine halbe Stunde später ruft er, Frau Felsenstein, kommen Sie mal schnell. Frau Felsenstein, kommen Sie bitte mal schnell. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt und alles ist weg. Das war die ganze Datei von der Rasterfahndung letzte Woche. Der Mann vom Teamviewing hat den halben Tag dran gearbeitet, das alles wieder zurückzuholen. Um den Ausfall hinzukriegen, hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Von wegen auf den falschen Knopf gedrückt. Er macht sich die letzten Jahre ja selber schwer. In Frühpension. Nicht dran zu denken. Zarte Hinweise werden überhört, aber alles dafür tun, um sich im Präsidium unbeliebt zu machen. Allein der Dauerärger wegen dem Parkplatz. Manchmal glaube ich, ich habe überhaupt nichts Wichtigeres zu tun. Wenn es am meisten pressiert, muss noch unbedingt ein Brief wegen dem Parkplatz dazwischen geschoben werden. Und wenn es auch noch so rund geht. Gestatte ich mir aus gegebenem Anlass darauf aufmerksam zu machen, dass ich den Versuch, mir meinen angestammten Parkplatz im Hof mit fadenscheinigen Gründen abzunehmen, von Anfang an in aller Form und in unmissverständlicher Deutlichkeit zurückgewiesen habe und weiterhin zurückweisen werde. Und weiterhin zurückweisen... Werde. Haben Sie das? Natürlich, Herr Kommissar. Ich sehe in diesen fortgesetzten Versuchen einen Angriff auf meine wohlerworbenen Rechte und bedauere als Erster, dass nun eine Verschärfung des Tons eingetreten ist, die mir im Umgang mit dem Präsidium fremd ist und deren Eintritt ich nicht verschuldet habe. How to make friends and influence people. Trotzdem, man wird schon merken, wenn er nicht mehr da ist. Ja. Seine unerschütterliche Ruhe bei der Aufklärung von Fällen. Man sollte ihn nur nicht stören. Dann ist es mit seiner Ruhe dahin. Sein tiefes Einfühlungsvermögen in Opfer und Täter. Nur nicht in die Mitarbeiter. Die Kollegen hier auf dem Flur nennen ihn heimlich Kommissar Maigret. Man muss ihm Papier zu lesen geben. Es ist unheimlich, was der aus einer Akte herausliest, wenn man ihn nur damit allein lässt. Ich sag manchmal, der hat ein erotisches Verhältnis zum Papier. Der muss die Leute gar nicht hören, der muss nur lesen. Deswegen triezt er uns auch so beim Berichte schreiben. Das ist zum Verrücktwerden. Gewöhnen Sie sich bitte ab, etwas unwichtig zu finden. Es gibt in unserem Beruf nichts Unwichtiges. Die Unterscheidung von wichtig und unwichtig hat in einer Ermittlung nichts zu suchen. Die kommt ganz am Schluss und oft noch nicht einmal dann. Manchmal hängt unser Erfolg an einem einzigen Wort. Wie neulich bei dem vermeintlichen Selbstmörder in Großauheim. Als ich die Adresse von dem Tatort gehört habe, dachte ich sofort... Selbstmord, das passt. Ich komme ja auch aus der Ecke. Die große Fachwerkvilla am Dorfrand, drumherum nix wie Apfelbäume. Sah gut aus im Frühling, alles weiß. Aber das Haus war düster. Der Kreisveterinärrat, der drin gewohnt hat, war Jäger. Der Sohn war in meiner Klasse, ist aber ein komischer Kerl. Aber der Sohn hat sich ja gar nicht umgebracht. Hulke hieß der Tote, den wir mit einer Plastiktüte über dem Kopf auf dem Sofa in seinem Büro gefunden haben. Die Tüte um den Hals sauber zugeschnürt, als ob er sich eine Fliege hätte binden wollen. Erwin Bulke, Gebrauchtwagenhändler, 48 Jahre alt, geschieden, nicht vorbestraft. Das wäre aber wahrscheinlich nicht lange so geblieben. Ja, der hat da ein Geschäft auf dem großen Grundstück direkt neben der Fachwerkvilla des verstorbenen Kreisveterinärrats Schrobendorf aufgezogen. Ein Riesenparkplatz mit Autos, ein Container fürs Büro, eine Baracke mit Werkstatt. Herr Bulke! Zimmermann hier. Ein Kunde, der sein Auto abholen wollte, hatte den Container verschlossen gefunden. Ach, Frechheit. Wir waren doch für 9 Uhr früh verabredet. Das Fenster zur Straße hin war von einer Jalousie verschlossen. Durch das kleine Fenster daneben waren nur die Beine Bulkes zu sehen. Zunächst habe ich geglaubt, der Bulke schlafe seinen Rausch aus. Ich kenne ihn ja aus den umliegenden Lokalen, wo Bulke Stammgast ist. Nie richtig betrunken, aber auffällig viel trinkend. Auf den ersten Blick fanden wir nichts Auffälliges in Bulkes Büro. Der Mann lag gerade ausgestreckt da, ein Arm hing zum Boden. Wäre da nicht die Tüte über dem Kopf gewesen, das Bild hätte sogar friedlich ausgesehen. Das Büro war nicht sehr aufgeräumt, aber keineswegs in auffälliger Unordnung. Dann begann also das übliche Ermittlungsgeschäft. Ich klapperte die Lokale in der Umgebung ab. Apropos, wussten Sie, dass der Süßigkeitenautomat im Keller auch ein Bierfach hat? Sieht man von außen gar nicht, dass der auch ein Bierfach hat. Das hat noch der Vorgänger vom Haas eingerichtet. Der brauchte schon morgens eine verlässliche Versorgung. Hm. Ah, Willkommen in der Abteilung, Kriminalassistent Teschenmacher. Es ist mir eine Ehre, Büroleiterin Felsenstein. Erzählen Sie weiter. Vom Haas erfahre ich ja nichts. Gegenüber von Bulkes Gebrauchtwagenhandel gab es einen Zeitungskiosk, vor dem sich mehrere ältere Wracks mit hängendem Hosenboden und Fläschchen in der Hand herumdrückten. Hinter dem engen Schalter schob eine hübsche Frau aus Mazedoniendienst. Der Bulke ist tot hier. Schade. Ein sehr netter Mann war das. Der hat auch noch mal eine Runde geschmissen. Seid ruhig, ihr Schwätzer. Nett, aber ein echter Pechvogel. Hat eine schlimme Scheidungssache hinter sich. Danach war er ausgezogen bis aufs Hemd. Eine Weile hat er sogar in dem Container geschlafen. Anastasia hat so einen schönen Akzent, eine warme Altstimme und wirkte dankbar, dass mal ein anderer mit ihr sprach als ihre schwankenden Getreuen. Hier hat er immer nur ein Wodkafläschchen genommen. Ich hatte es sogar im Froster für ihn. Aber eigentlich war er immer in Ernos Bildstübchen, auch in der Capri Lounge, im Lord Jim oder im Shanghai Express. Alles, was hier so drumherum liegt. Ist er wirklich tot? Die Frage klang so traurig und nachdenklich, als mache sie sich Vorwürfe, nicht rechtzeitig auf ihn aufgepasst zu haben. Und dann sind sie mit der Kneipenliste erstmal losgezogen. Anspruchsvoll waren die Buden übrigens nicht. Anastasia vom Kiosk war noch die beste. Auch sonst war meine Kneipentour ergebnislos. Im Grunde war der Erwin kaputt, der hat's nur gut versteckt. Der Erwin war ein Angsttrinker, letztlich gestört, bindungsunfähig, entscheidungsschwach. Ach was, der Erwin war gut drauf. Der Erwin lief es. Der Erwin hat eine positive Einstellung. So ein Quatsch. Kaputt, kaputt, kaputt war der. Der alte Haas hat's natürlich gleich gewusst. War auch gar nicht dahinterher, dass wir noch im weiteren Umkreis suchen. Taxifahrer fragen, habe ich aber trotzdem gemacht. Alle Nachtfahrten vom Tag zuvor. Aber als ich mit meinen Ergebnissen kam, sagte er nur: Danke sehr, Herr Teschenmacher. Man soll sich bei Ahnungen und Inspirationen nie von der Systematik ablenken lassen. Gut so. Sie wissen ja, was das heißen soll. Ja, klar. Das heißt, machen Sie alles schön der Reihe nach, ich bin schon woanders. In die Karten gucken lässt er sich ungern. Und er war wirklich schon woanders. Die Kneipen haben ihn nicht interessiert. Das Drama hat sich nur hier in dem Büro abgespielt. Es geht eigentlich nur um Flaschen. Erst waren Sie da, jetzt sind Sie weg. Da waren wir auf dem Weg zu Ihrem Klassenkameraden. Das lag ohnehin nahe. Seine Villa direkt neben dem Container. Vielleicht war ihm was aufgefallen. Als Kommissar Haas klingelte, geschah erst einmal nichts. Donnerstagnachmittags um 3, da sind die Leute meistens nicht zu Hause. Vielleicht hat er nur vergessen, das Radio auszustellen. Die Dame vom Kiosk hat mir gesagt, der Schrobendorf bewege sich nie aus dem Haus. Selten sieht man den. Dafür kann man ihn hören, wenn der Wind richtig steht. Ab Nachmittag dreht er die Musik auf. Er ist allein. Er hat's gern laut. Das war schon in der Schule so. Wagner, immer nur Wagner. Was anders hat er verachtet. Er hat den Wagner von den Eltern geerbt, die fuhren nach Bayreuth, er durfte manchmal mit. Der Alte hat was in ihn investiert, aber viel scheint's nicht gebracht zu haben. Was wollen Sie? Als der Schrobendorf schließlich aufgemacht hat, stand er in einem roten Bademantel vor uns, mit nackten Beinen und wildem Haar, wie gerade aus dem Bett gefallen. Was wollen Sie? Wir mussten uns beinahe schreiend vorstellen. Das liebt der Haas ja gar nicht. Er hat ja den Tick mit dem leise Sprechen, damit alle Mucksmäuschen still sind und die Ohren spitzen. Wenn man ihrem Schulfreund so gegenübersteht, wird man nicht denken, dass der ihr Jahrgang ist. Etwas aus dem Leim gegangen, wenig an der frischen Luft gewesen, das Haar schon sehr grau, wahrscheinlich auch länger nicht gewaschen. Da sehen Sie mal, Männer ohne Frauen, trotz allem Geld, Sozialfälle. Nehmen Sie noch ein Bier? Die Runde geht auf mich. So viel Geld ist da scheint's nicht mehr. Ein Chaos im Haus. Man konnte noch erahnen, wie das mal bewohnt worden ist. Der Gesamtsessel, Messingkronleuchter und die ausgestopften Tiere, alles noch da, aber dick verstaubt oder unter Bergen von Dingen begraben. Die Fenster dicht verhängt, überall hohe Zeitungsstapel. Das war schon ein richtiges Altpapierlager. Alles von ein paar Stehlampen mit Pergamentschirmen in gelbes, trübes Licht getaucht. Mitten in dem Durcheinander eine ehedem exklusive Musikanlage mit zuckenden grünen und roten Lichtpünktchen. Das sah ganz verrückt aus. Diese Technik in der Klamottenburg. Hätten Sie die Freundlichkeit, die Musik auszuschalten? Wir müssen uns mit Ihnen unterhalten. Schrobendorf räumte, nachdem er die Musikanlage ausgeschaltet hatte, achtlos Stapel von Sachen auf den Sessel beiseite, damit wir uns setzen konnten. Herr Schrobendorf, wir kommen in einer betrüblichen Angelegenheit. Ihr Nachbar... Pardon, ich habe hier keine Nachbarn. Herr Bulke hat sein Geschäft doch direkt nebenan. Meinen Sie den Gebrauchtwagenhändler? Ich habe mich nie dafür interessiert, wie der heißt. Steht dort nicht ein großes Schild mit seinem Namen? Ich habe versucht, es nicht wahrzunehmen. Das ist das Einzige, was ich tun konnte, um mich nicht umzubringen. Einfach nicht hinsehen. Für mich ist dieser Parkplatz eine Katastrophe, eine de facto Enteignung. Das hier war ein Paradies, mitten in den Apfelwiesen. Im Frühling, geradezu psychedelisch. Das Weiß war wie ein irrer Traum. Äpfel haben doch sowas Simples, sowas Bodenständiges. Wie Kartoffeln. Und dann diese Blütenexplosion. Das war meine Kindheit. Und die hat lang gedauert. Sie können sich das nicht vorstellen. Oh doch, ich fahre jedes Jahr mit meiner Frau zur Apfelblüte an die Bergstraße. Dann wissen Sie ja, wovon ich spreche. Das war intakt hier, verstehen Sie? Das war meine Bergstraße. Und dann der Einbruch der Plastikwelt. Autos sind doch nicht aus Plastik. Aber sowas Ähnliches. Seitdem habe ich die Vorhänge nicht mehr aufgezogen. Ich sitze lieber im Dunkeln, als auf diesen Parkplatz zu gucken. Ich kann es Ihnen nachfühlen. Aber für unser Anliegen ist es bedauerlich. Und dann erklärte der Kommissar dem Schrobendorf mit seiner ganzen vornehmen Sachlichkeit, die vermeidet, zu unangenehm zu werden, was im Container nebenan vor sich gegangen war. Bulke tot, mit der Plastiktüte überm Kopf. So, so. Schrobendorf setzte eine ernste Miene auf, wie es manierliche Leute tun, wenn sie von Unglücksfällen hören, die sie nicht die Bohne interessieren. Vielleicht war es doch kein Selbstmord. Wie meinen? Der Tod ist nachts gegen 2 Uhr eingetreten. Haben Sie möglicherweise in dieser Zeit oder in den Stunden davor etwas gehört? Geräusche von an- oder abfahrenden Autos, Stimmen, Rufe? Sie haben ja mein Hauskonzert eben selbst erlebt. Seitdem ich wieder hierher zurückgekommen bin, verkürze ich mir mit Musik die Nächte. Draußen hat das Plastik gesiegt, aber hier drinnen bin ich von allem abgeschirmt. Wir verabschiedeten uns und bis wir ins Auto gestiegen waren und schon wieder eine Weile fuhren, sagte Haas kein weiteres Wort. Sie wissen, ich vermeide grundsätzlich scharfe Worte, aber ich kann mir nicht helfen. Heute Morgen stand Dr. Schlemmers Wagen auf meinem Parkplatz, obwohl die Sache noch nicht entschieden ist und auch nicht entschieden wird, solange ich im Amt bin. Ach, die Parkplatzsache schon wieder. Ist das nicht einfach eine Unverschämtheit? Sie brauchen dazu nicht Stellung zu nehmen. Sie haben Doppelloyalitäten zu beachten. Ich ahne, was hinter meinem Rücken geflüstert wird. Aber dies ist, von welchem Standpunkt auch betrachtet, der objektive Tatbestand der Unverschämtheit. Übrigens, die Flaschen hätte ich gern. Entschuldigung, Herr Kommissar, welche Flaschen? Aus denen der dahingegangene Bulke seine Alkoholpromille bezogen hat. Zum Todeszeitpunkt hatte er 3 Promille, schreibt die Obduktion. Das ist ja für sich genommen schon tödlich. Aber Bulke ist an seinem eigenen Atem erstickt. Da waren keine Flaschen in dem Bürocontainer. Haben Sie das in Ihren Tatortbericht aufgenommen? Eine halb geleerte oder leere Wodkaflasche hätte ich natürlich immer notiert. Aber das Fehlen einer solchen? Man kann doch nicht alles aufschreiben, was nicht in einem Zimmer ist. Das ist die Schule vom alten Haas. Denken Sie immer daran, was nicht da ist, ist wichtiger als das, was da ist. Aber... Erstens, wenn er sich außerhalb diese unsinnigen Mengen zugeführt hat, wie ist er dann in sein Büro zurückgekommen? Die Taxifahrer haben Sie ja schon überprüft. Dann, wenn er im Büro getrunken hat, wo sind die Flaschen abgeblieben? Und drittens, wie hat er es im halb ohnmächtigen Zustand geschafft, sich die Tüte so akkurat um den Kopf zu binden? Gehen wir also systematisch vor. In seinem Kopf würde ich manchmal gern drinstecken. Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht wirklich. Er hat dann die Arbeit verteilt. Ja, ja. Die Aufträge vom Herrn Kommissar Haas sind die reinste Aschenputtelarbeit. Zumindest was die Flaschen anging. Ich musste alle möglichen Einkaufsquellen abklappern. Tankstellen zum Beispiel. Im näheren Umkreis des Gebrauchtwagengeländes gab es 3 und überall war Bulke ein Bekannter, schon aus beruflichen Gründen. Und alle Tankwarte erinnerten sich auch, dass er sich bei ihnen gelegentlich mit Wodka eingedeckt hatte. Diesen Typ Trinker kenne ich. Hat noch nicht ganz aufgegeben und vermeidet deshalb zu Hause Vorräte zu haben. Und der, erst wenn's brennt, wieder losfährt und dann guckt, wo er noch was bekommt. Der Bulke ist öfter mal spät gekommen. Manchmal hat er nur eine kleine Flasche Wodka mitgenommen und ist eine Stunde später noch mal da gewesen. Ich habe immer gesagt, nehmen Sie doch lieber 2 große statt eine kleine. Und er hat immer geantwortet, wir wollen nicht übertreiben. Naja, wenn man sich kennt, macht man so Sprüche. Aber wenn Sie mich fragen, umgebracht hat der sich nie im Leben. Das waren die Albaner, wenn Sie mich fragen, die wo so Autoüberführungen in den Kosovo organisieren. Der hat er einmal bei sich gehabt. Ich habe manchmal gesagt, hoffentlich passt er auf sich auf. Das mit den Albanern war natürlich interessant. Der zweite Tankwart war auch mitteilsam. Hören Sie mal zu. Ich bin nicht sein Bewährungshelfer und nicht sein Coach. Aber Verantwortung hat mir trotzdem. Der ist ja auch immer noch gefahren. Vor einer Woche war er zum letzten Mal bei mir und ich habe ihn weggeschickt. Er war schon voll, geschwankt hat er nicht. Aber schwer gesprochen. Mit einer heißen Kartoffel im Mund. Nix mehr, Herr Bulke, habe ich gesagt. Du bist besoffen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Auch hier habe ich nach den Albanern gefragt, aber da war er nicht so auskunftsfreudig. Wenn ein Ware umgespritzt wird, kann das viele Gründe haben. Manch einem gefällt die Farbe halt nicht. Was weiß ich, was im Kosovo die Mode ist? Mein Standpunkt, wer nicht fragt, kriegt auch keine dumme Antwort. Der dritte Tankwart hielt dann nichts Neues mehr für uns bereit. Stattdessen kam ich aber auf dem Rückweg zu Bulkes Gebrauchtwagenhandel an einem Flaschencontainer vorbei, der sich direkt neben dem Gelände hinter ein paar Holunderbüschen versteckte. Ich ließ ihn mir von der Müllabfuhr öffnen und manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück. Es waren erst wenige Flaschen drin. Dass Bulke gern Wodka trank, hatten wir inzwischen mitgekriegt. Meine Aufmerksamkeit richtete sich deshalb zunächst aufs Weißglas. Da gab es 2 Marmeladengläser und ein Honigglas, 3 Saftflaschen. Die sahen auch nicht nach Bulke aus. Und 2 Liter Flaschen Wodka mit dem Namen des Mannes, der der Welt Glasnost und Perestroika gebracht hat. Leider zerbrochen, aber das sollten die Kriminaltechniker zusammenpuzzeln. Die 12 grünen Moselweinflaschen und die braune Hustensaftflasche kamen natürlich auch mit ins Labor. Wenn schon, denn schon. Ich staunte aber, wie brav die Leute ihre Flaschen sortiert haben. Da glaubt man doch wieder an die Menschheit. Und die Albaner? Deshalb habe ich Anastasia noch mal einen Besuch an ihrem Kiosk abgestattet. Ja, vor kurzem tauchten hier 3 Albaner auf. Beim letzten Mal war auch ein 4. dabei. Erwin mochte sie nicht. Aus gutem Grund. Ich verstehe ihre Sprache, schon ihr Tonfall ihm gegenüber. Gemeine Tippen. Einmal habe ich zu ihm gesagt, pass auf, die sind nichts für dich. Die machen Sachen, da kannst du nicht mithalten. Ich meine ganz allgemein, menschlich gesehen, war einfach mein Gefühl. Wenn sie hierher mit Erwin kamen und schlecht über ihn sprachen, weil sie wussten, er versteht's nicht. Dem Haas habe ich dann eine Liste aller Albaner im Rhein-Main-Gebiet, die irgendwie auffällig geworden sind, vorlegen müssen. Er wollte es natürlich ausgedruckt haben, mit seinem Fimmel für Papier. Das waren aber mindestens 80 Blatt. Gut vorsortiert hatte ich die nach Delikten. Körperverletzung, Waffenhandel, Drogen, Bandendiebstahl, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Männer, die sich mit dem Verschieben von gestohlenen Autos befassten, waren auch nicht gerade wenig. Und was, wenn die Albaner gar keine Albaner sind? Da haben Sie natürlich recht. Eigentlich sollte man der Behauptung, der Bulke hätte mit Albanern verkehrt, ja nicht so ohne weiteres trauen. Die Nationalität steht einem ja nicht auf die Stirn geschrieben. Aber irgendwo mussten wir ja anfangen. Ich legte also Anastasia die Fotos von unseren albanischen Klienten vor. Da haben die Kollegen selten Glück mit. Etwas Unähnlicheres als diese erkennungsdienstlichen Bilder ist ja wohl kaum vorzustellen. Warum nimmt man sich nicht die Zeit und macht mal richtig schöne Atelierbilder von den Delinquenten, frage ich mich immer. Nicht diese erstarrten Gesichter mit aufgerissenen Augen, die aussehen, als stünden sie vor einem Erschießungskommando. Sonst ist doch auch für alles Geld da. Aber ich hatte Glück. Hab da vor Anastasia meinen Fotoladen aufgemacht, ein Bild nach dem anderen auf dem iPad durchgewischt. Manchmal sind wir nochmal zurückgegangen, wenn sie sich nicht ganz sicher war. Nur bei Nummer 47 schlug der Zeiger in ihrem Kopf spontan aus. Oh, der da war dabei. So ein gut aussehender. Mit irrsinnig dickem, hochgeföhntem Haar, das war auffällig. Der muss morgens mindestens eine Stunde vorm Spiegel stehen. Hussein Cheney, 28, geboren in Pristina, vorbestraft wegen unerlaubtem Waffenbesitz, Nötigung und Körperverletzung. Heißt das jetzt, dass ich das später auch vor Gericht aussagen muss? Ich versuchte natürlich, sie zu beruhigen. Es ist ja noch völlig offen, ob es überhaupt zu einer Verhandlung gegen Cheney kommt. Es ist ja noch nichts geklärt. Eine Spur unter mehreren. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich mache mir aber Sorgen, große sogar. Das sind ganz üble Kerle. Ich kenne den Typ. Die haben ihren Ehrenkodex, den Kanun. Die bestrafen Verrat ganz grausam. Wenn ich gegen den aussage, dann kann ich nur noch sehen, dass ich hier sofort verschwinde. Das wäre schade, denn es hat eine Weile gedauert, bis ich den Kiosk gefunden habe. Wieder von vorne anfangen ist kein Spaß. Bei solchen Gelegenheiten fühle ich mich immer schlecht. Klar, dass wir ihre Aussage brauchten. Klar, dass sie unter Umständen vor Gericht wiederholen musste. Klar, dass sie ein zu kleiner Fisch war, als dass sie lange beschützt worden wäre. Ich komme mir in so einem Fall immer wie ein Spieler vor. Wir wollen gewinnen. Koste es, was es wolle. Sie haben eine sehr unsachliche Einstellung zu unserem Beruf. Es geht bei uns um die Unterstützung der Rechtsfindung. Recht ist ein hohes Gut und hat seinen Preis. Sagen Sie mal, Herr Kriminalrat, hier in der Nähe ist eine nette kleine Bar. Da ist es ein bisschen gastlicher als hier im Keller. Was meinen Sie? Eine Old Fashioned und einen Gin Fizz, bitte. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nicht, wenn Sie mir eine abgeben. Wo waren wir stehen geblieben? Die Dame vom Kiosk hat diesen Cheney identifiziert. Ja, und dessen Nachtschlaf mussten wir am nächsten Morgen ein bisschen abkürzen. Hussein Cheney, ich muss Sie bitten, sofort mit aufs Präsidium zu kommen. Die junge Frau, die bei ihm war, erfuhr es bei dieser Gelegenheit seinen Namen. Viel Zeit, um seinen Haarschopf kunstvoll in Form zu bringen, konnten wir Herrn Cheney nicht gewähren. Herr Cheney, es tut mir außerordentlich leid, dass wir Sie früh stören mussten, um Sie zu diesem kleinen Gespräch hier abzuholen. Was soll das heißen? Ich fordere sofort meinen Anwalt, das ist Schikane. Er sprach Deutsch wie ein Deutscher, ohne Akzent. Seine Souveränität wirkte echt. Er trat auf wie ein Mann, der seine Rechte kennt. Selbstverständlich werden hier Ihre Rechte beachtet, Herr Cheney. Sie kennen sich ja auch schon etwas aus. Aber wir sind leider dringend auf Ihre Hilfe angewiesen. Unsere Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Wir tappen im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln. Sie haben uns vielleicht gerade nicht von unserer sympathischsten Seite kennengelernt, aber vielleicht können und wollen Sie uns trotzdem helfen. Sie haben mich aus dem Bett geschmissen. Ich durfte mich nicht mal kurz frisch machen. Auch ich beklage diese Eile. Es geht eigentlich auch nur um eine klitzekleine Frage. Na, da bin ich aber gespannt. Wer waren die drei Herren, mit denen Sie vorgestern Abend Herrn Bulke in Groß-Auheim besucht haben? Was sind denn das für faule Tricks? Na, da müsste doch zuerst mal geklärt werden, ob ich vorgestern Abend überhaupt jemanden besucht habe. Und wer ist Bulke? Ich kenne keinen Bulke. Wenn Cheney diese Frage erwartet haben sollte, dann verbarg er das gut. Herr Cheney, wenn Sie mir einen Rat für Ihre Gesprächstaktik gestatten... Versuchen Sie herauszubekommen, was wir wissen, bevor Sie etwas abstreiten. Sie haben zwar das Recht, alles Erdenkliche zu bestreiten, aber es kann klug sein, Vertrauen aufzubauen. In diesem unserem Fall heute darf ich Ihnen versichern, dass wir positiv von Ihrem Besuch zu später Stunde bei Herrn Bulke informiert sind. Und zwar nicht von ihm. Sie sind gesehen worden. Was heißt das gesehen? Nachts, sagen Sie? Wer will da jemanden erkennen? Das ist doch dummes Zeug. Da haben Sie natürlich auch wieder recht. Wie sagt man so schön, nachts sind alle Katzen grau. Wir würden uns auch nur ungern auf eine solche Beobachtung alleine verlassen. Deshalb haben wir den Flaschencontainer geöffnet und die Flaschen erkennungsdienstlich behandeln lassen. Da fanden sich auf dem abgebrochenen Hals einer großen Wodkaflasche sowohl Herrn Bulkes Fingerabdrücke wie auch die Ihren. Sie wissen ja, dass wir die Ihren von Ihrem letzten Kontakt mit unserer Behörde her vorrätig halten. Trat in diesem Moment das magische Viereck vor Chenys inneres Auge? Der Raum zwischen der Fachwerkvilla, dem Gebrauchtwagenbüro, Anastasias Kiosk und dem Flaschencontainer? Bei Tageslicht ein Niemandsland in Suburbia, aber für den, den es anging, ein bedeutungsvoller Ort. Ach, wo habe ich meinen Kopf? Ich hätte ja das Wichtigste beinahe vergessen. Bulke ist tot. Wer? Bulke? Tot. Bulke tot? Er hat doch noch gelebt. Seine Sicherheit war dahin. Er machte eine Miene, als sei er zutiefst verwirrt und zweifle an seinem Verstand oder an dem des Kommissars. Es ist gut, dass Sie sich entschlossen haben, offen zu sprechen. Na, aber er hat doch noch gelebt. Sie waren zu viert. Wer ist noch mit Ihnen da gewesen? Mein Bruder Murat und mein Cousin Senat. Und ein Kollege von Senat, den kenne ich aber nicht so genau. Agim oder so. Es wäre sinnvoll, wenn die Herren sich bald hier einfinden würden. Sie vier sind die Letzten, die Herrn Bulke vermeintlich lebend gesehen haben. Die sind gestern Nacht noch nach Hause aufgebrochen. Sowieso schon zu spät. Der Bulke hat den Wagen nicht wie versprochen fertig gemacht. Alles war bezahlt und der Mann hat nicht geliefert. Was wollen Sie damit sagen, den Wagen fertig machen? Na, fertig. War doch alles vereinbart. Ewig hin und her, dann sagt er dies, dann sagt er das. Nein, so geht's nicht und so ein Scheiß. Ja, auf einmal geht's also nicht. Immer was Neues. Und wir mussten los. War sowieso zu spät. Und voll, abgefüllt bis zum Rand. Am Anfang ging's noch und dann kippt er um. Aber doch nicht mit einer Plastiktüte überm Kopf. Hatte Cheney bis dahin auch den Eindruck gemacht, sich verständlich und zusammenhängend äußern zu können, widerlegte er das jetzt. Aber Kommissar Haas gab sich den Anschein, als verstehe er jedes Wort. Sowas kann er. Sonst bis zur Pedanterie auf Präzision versessen und ohne Scheu den Mitarbeitern damit auf die Nerven zu gehen, ist er in einer solchen Vernehmung fähig, sich ganz auf den Gemütszustand seines Gegenübers einzustellen. Präzis können wir immer noch werden. Ihm kommt es nur darauf an, den Strom laufen zu lassen, die Mitteilsamkeit nicht zu behindern und dann geschmeidig ein Schlüsselwort in den Dialog einzuspeisen. Ja, Plastiktüte in diesem Fall. Damit hatte er den Cheney wirklich aus dem Konzept gebracht. Was denn für eine Plastiktüte? Was soll denn das? Was wollen Sie mir anhängen? Was ist das hier für eine Schweinerei? Was sind das für Methoden? Mit einer Plastiktüte habe ich nichts zu tun. Der Mann war so voll, der ist vor uns eingeschlafen. war nicht mehr wach zu kriegen, hat geschnarcht wie ein Pferd. Dann sind wir gegangen, war sowieso nichts mehr zu machen. Hören Sie bloß mit sowas auf. Kommissar Haas hörte dem Ausbruch zu, ohne dem Cheney ins Wort zu fallen. Er beugte sich, noch während der andere sprach, über ein Formular und füllte es sorgfältig aus. Cheney verstummte schließlich, beide schwiegen. Als der Kommissar wieder zu sprechen begann, war es, als hätte er den Emotionsausbruch seines jungen Gegenübers gar nicht bemerkt, sondern als spreche er zu einem Mann, der ebenso kühl Bilanz ziehen könne wie er selbst. Fassen wir also zusammen. Sie haben vorgestern Abend zusammen mit Ihrem Bruder Murat und Ihrem Cousin Senat und einer vierten Person, den Sie als Agim kennengelernt haben, den Gebrauchtwagenhändler Bulke in seinem Büro aufgesucht. In Abwicklung von Geschäften, über die Sie, nach Rücksprache mit Ihrem Anwalt, Aufklärung geben werden. Herr Bulke hatte zum Zeitpunkt Ihres Besuchs bereits viel getrunken und fuhr damit während Ihres Zusammenseins offenbar fort. Das stimmt auch soweit mit unseren Erkenntnissen überein, darüber freue ich mich. Er sei dann, nach Ihren Worten, umgekippt. Was geschehen ist, bevor Sie und Ihre Begleitung das Büro verließen, bleibt noch aufzuklären. Fest steht aber, dass Herr Bulke, der sich in wehrlosem Zustand befand, nach Ihrem Aufbruch eine Plastiktüte über dem Kopf hatte, in der er erstickt ist. Dass Ihre Begleiter unmittelbar nach Ihrem Besuch nach Hause gefahren sind, ich vermute nach Albanien, in den Kosovo. Nach Pristina. Macht Ihre Situation hier nicht einfacher. Ich nehme an, Sie verstehen, dass ich Sie jetzt nicht einfach entlassen kann, zumal ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass Sie Ihren Verwandten alsbald nach Pristina folgen würden. Wenn Sie jetzt gern etwas tun möchten, um Ihre Lage günstig zu beeinflussen, dann sollten Sie versuchen, Ihren Bruder und Ihren Cousin eilig zur Rückkehr zu bewegen. Was heißt das? Sie sind verhaftet. Als man den Cheney aus dem Verhörraum führte, war der all seiner großspurigen Selbstsicherheit beraubt und sah plötzlich wie ein Schuljunge aus. Ich dachte, dass damit der Fall abgeschlossen wäre und wollte Haas dazu gratulieren. Aber der war wie vom Erdboden verschluckt. Der Kommissar mag keine Gratulationen. Das ist schließlich kein Spiel und auch kein Lottogewinn. Noch tief in Gedanken trat unser Haas dann bei mir ins Zimmer. Das war jetzt die einzige Möglichkeit. Aber ich mag keine Zwangsläufigkeiten. Das lag alles so nah. Zu nah. Warum nehmen die Flaschen erst mit, um ihre Spuren zu verwischen? Und entsorgen sie dann ordentlich im nächsten Flaschencontainer. Und ob's es glaube oder nicht, dann hat er direkt angefangen, mir eine Mail an Dr. Schlemmer zu diktieren. Möchte ich in diesem Fall noch einmal davon absehen, den Fall mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde zu ahnden. Ersuche ich Sie aber in Zukunft bis zu meinem Ausscheiden aus dem Dienst zu beachten, dass der erste Parkplatz gleich links der Einfahrt zum Hof seit vielen Jahren unbestritten der mir allein zustehende Parkplatz ist. Das sind die Sachen, die den Mann wirklich beschäftigen. Seinen Job macht er wie im Schlaf. Bitte nochmal das Gleiche. Und seien Sie bei den Drinks nicht so knauserig mit dem Alkohol. Da sagen Sie was Richtiges. Im Schlaf. Der kommt im Schlaf zu seinen Lösungen. Man kann ja auch mit offenen Augen schlafen. Machen wir es nicht so geheimnisvoll. Die eigentliche Fahrt in die Sache ist doch gekommen, als Sie im Bürocontainer von Bulke den Ordner mit seiner Vermieterkorrespondenz gefunden haben. Aber nur, weil der Haas mich da noch mal hingeschickt hat. Bringen Sie mir jedes Fitzelchen Papier, das Sie da finden. Rechnungen, Zollpapiere, Briefe, Einkaufsbons, alles. Und wenn Sie es noch so nutzlos finden. Die Aktenablage von Bulke war absolut chaotisch. Hatte offenbar keine große Lust auf den Papierkram. Da hätte ihm die Steuer früher oder später den Garaus gemacht. Es hat jedenfalls eine ganze Zeit gebraucht, aus diesem Wust einen einzelnen Vorgang herauszufiltern. Dem Bulke ist von seinem Vermieter also fristlos gekündigt worden. Aber er hat erfolgreich widersprochen. Und das Spiel geht schon eine ganze Weile so. Fristlose Kündigung und erfolgreicher Widerspruch, schon seit einem guten halben Jahr. Der Vermieter versucht alles Erdenkliche. Behauptet, es hätte einen tätlichen Angriff auf den Mitarbeiter des Vermieters gegeben. Kriminelle Handlungen auf dem gemieteten Gelände. Weigerung, irgendwelche angeblich vereinbarten Zusatzkosten zu zahlen. Jeder Vorwurf bleibt erfolglos, bringt aber sofort den nächsten hervor. Die Leute werden ihn halt loswerden wollen. Wie lang geht denn noch der Vertrag? 5 Jahre. Aber er hat sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Der Vermieter muss rasend sein. Gewesen, lieber Herr Teschenmacher, gewesen. Wie es jetzt aussieht, ist er schnell an sein Ziel gekommen. Ein halbes Jahr ist doch bei solchem Mietzank nicht viel. Wer ist denn der Vermieter? Eine Realty Development Company. Sitz in Hamburg. Geschäftsführende Gesellschafterin, eine Ingeborg Wutenau. Ich habe schon mal ein bisschen nachgefragt. Die Dame scheint Spezialistin auf dem Gebiet zu sein, das so harmlos Entmietung heißt. Prozesse ohne Ende. Keine Angst, einen Prozess zu verlieren. Es geht nicht darum, einen Mieter herauszuklagen, sondern darum, ihn mürbe zu machen. Sehnsucht nach einem Leben ohne Ärger zu wecken, bis er schließlich aufgibt, alles hinschmeißt und wegläuft. Ausnutzung aller Rechtsmittel kann auch eine Form von Nötigung sein, leider eine weitgehend straffreie. Kontaktieren Sie diese Frau Wutenau und dann schauen wir uns mal um, was dieses Grundstück so wertvoll macht. Kommissar Haas ließ sich beim Bürgermeister von Großauheim anmelden. Wir hielten aber, bevor wir zum Rathaus fuhren, noch einmal vor Bulkes Gebrauchtwagenhandel. Ich habe erst gar nicht realisiert, wie nah die Villa an dem Container steht. Die konnten sich ja gegenseitig ins Fenster gucken. Verständlich, dass der Schrobendorf da dicht gemacht hat. Es ist ein Unglück mit Immobilien. Man hat ein schönes Haus und dann wird sowas Garstiges wie ein Parkplatz daneben gebaut. Oder eine Autobahn oder eine stinkende Fabrik. Ich schaute zu dem Kiosk rüber, um Anastasia kurz zu grüßen. Sie aber lehnte sich weit aus dem engen Fenster und winkte uns hektisch zu sich herüber. Die Herren Kommissare. Ich bin leider nur Kriminalassistent. Und wir hatten noch nicht das Vergnügen. Haas, mein Name. Also, vor einer halben Stunde ist schon jemand da gewesen. Eine Frau in einem BMW mit Hamburger Nummer. Sehr schick, ist mit den hohen Absätzen in den losen Grund hängen geblieben, als sie an der Tür vom Container gerüttelt hat. Dann hat sie hingeguckt und den gelben Streifen gesehen, den ihr Kollege hier an die Tür geklebt hat. Anschließend ist sie zur Villa gegangen, hat geklingelt, bis der Herr Schrobendorf ihr aufgemacht hat. Aber nach ein paar Minuten ist sie wieder herausgekommen. Diesmal zwischen den Gehplatten mit dem Absatz hängen geblieben und mit dem Wagen davongebraust. Ärgerlich hat sie ausgesehen. Sehr aufmerksam von Ihnen. Ich danke verbindlichst. Haben Sie diese Dame schon früher einmal gesehen? Aber das ist schon länger her. Das war schon bevor der Erwin gekommen ist, als das da drüben noch ein Apfelgarten war. Da ist sie ein paar Mal da gewesen, aber nicht allein. Immer mit ein paar Männern im dunklen Anzug, die Fotos gemacht haben und auf dem ganzen Grundstück zwischen den Bäumen hin und her gegangen. Oh, es hat geblüht damals. Ein komisches Bild. Die Männer aus der Stadt in Schwarz, in dem vielen Weiß. Zurück im Auto war unser Haas seltsam erquickt. In Hamburg weiß man schon, dass Bulke tot ist. Bad news travel fast. Oder sollte man hier besser sagen, good news travel fast. Der Bürgermeister empfing uns offen und freundlich. Nehmen Sie einen Kaffee. Wenn es keine Umstände macht. Ja, das Grundstück neben der Schrobendorf-Villa. Das hat uns bisher wenig Freude gemacht. Und jetzt auch noch der Tod von Herrn Bulke. Es liegt offenbar kein Glück auf diesem Grundstück. Die Erbengemeinschaft, der es gehört hat, war tödlich zerstritten und hat sich jahrelang gegenseitig mit Prozessen überzogen. Und dabei haben wir hier in der Gemeinde ohnehin ein großes Problem. Wir haben nicht genügend Bauland. Wir brauchen Raum für Gewerbeansiedlungen, Produktionsstätten, sogar für zusätzliche Wohnflächen. Mehr Zuzug täte uns gut. Und diese Ecke da krebelt schon so lange vor sich hin. Der Baumbestand war alt und ungepflegt. Das war alles da am Verkommen. Und der Herr Schrobendorf ist vermutlich auch nicht glücklich gewesen. Der ist ja überhaupt erst wieder hierher gezogen, als wir geglaubt haben, das Schlimmste hinter uns zu haben. Der hat in Hamburg gelebt, irgendwas an der Uni, Lektor oder so. Als sein Vater gestorben ist, hat die Villa jahrelang unbewohnt gestanden. Wovon er lebt, weiß ich nicht. Einer Berufstätigkeit geht er jedenfalls nicht nach. Sie sagten, er käme aus Hamburg. Wissen Sie zufällig, ob er dort mit einer Immobilienfirma namens Realty Development Company in Verbindung steht? Komisch, dass Sie mich das fragen. Der hat uns die Leute doch gebracht. Und jetzt hat es schon wieder Ärger gegeben. Wir hatten jetzt die neue Satzung. Wir hatten einen Entwickler für das Gelände, der schließlich sogar noch mit der Erbengemeinschaft übereingekommen ist. Es sollte ein Shoppingkomplex hierher, sehr hochwertig. Kein Ramsch, wunderschöne Entwürfe. Hätte der Stadt sehr gut getan. Die Arbeiten fingen an, die Bäume wurden gefällt, das Grundstück planiert, da kommt die Katastrophe. Realty Development ist pleite. Wirklich pleite? Ein Konkurs konnte vermieden werden, aber die Investoren, die für den Apfelgarten, so sollte die Mall nämlich heißen, gewonnen worden waren, haben sich sofort verkrümelt. Das lag auch an dem damaligen Geschäftsführer von Realty Development. Knopp hieß der Mann, hatte was Konfuses. Ich werfe mir heute noch vor, dass wir dem getraut haben. Aber unsere Umwidmung haben wir natürlich nur durch das tolle Hamburger Projekt durchbekommen. Hängt halt immer eins am anderen. Wie kommt jetzt aber der Herr Bulke ins Spiel? Das war die Schuld vom Herrn Knopp. Das Gelände war planiert, aber wann es mit dem Bauen losgehen könnte und ob überhaupt, stand in den Sternen. Da hat der Herr Knopp, bevor Sie ihn dort rausgeschmissen haben, das ganze Gelände noch an den Herrn Bulke auf 5 Jahre vermietet. Mietvertrag perfekt, unanfechtbar. Knopp wollte den Schaden klein halten, sah alles wegbrechen und glaubte, er brauche mindestens 5 Jahre, um eine neue Investorengemeinschaft zusammenzubringen. So lange sollte das Grundstück wenigstens Miete einbringen. Eine Milchmädchenrechnung. Wie abschreckend es auf neue Interessenten wirkt, wenn das Gelände nicht sofort verfügbar ist, konnte er sich offensichtlich nicht vorstellen. Ich weiß noch, was für einen Schreck ich bekommen habe, als ich dort plötzlich das Schild Auto Bulke sah. Ich hätte fast meinen Wagen in den Graben gefahren. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie bitte der Frau Wutenau, ich bin gleich für Sie da. Frau Wutenau ist die Nachfolgerin von Herrn Knopp. Das komplette Gegenteil. Sehr fokussiert. Sie hat die Firma wieder in Gang bekommen. Jetzt sind auch wieder Investoren da. Aber jetzt sitzt da der Bulke und will nicht rausgehen. Pardon. Er saß da. Wir haben jetzt ja eine neue Situation. Ja, Sie meinen, weil er nicht mehr sitzt, sondern liegt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will nicht pietätlos sein. Aber ich muss zugeben, dass Großauheim nicht unbedingt einen verdienten Mitbürger verloren hat. Es ging da immer das Gerücht, auf dem Gelände des Herrn Bulke würden Autos für den Balkanexport umgespritzt. Das Gerücht hat auch uns erreicht, aber in der Werkstatt konnten wir keine Spuren davon finden. Wer hatte eigentlich angefangen, so etwas zu behaupten? Frau Wutenau hat sich, als der Bulke nicht gehen wollte, den Betrieb genau angesehen. Sie ist mit ihrer Klage zwar nicht durchgedrungen, aber Sie wissen ja, wie das ist. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Im Vorzimmer trafen wir auf Frau Wutenau. Unverkennbar nach Anastasias Beschreibung. Kostüm à la Chanel, mörderische High Heels, betonierte Frisur, schmallippig mit kleinen Reptilienäuglein, Alter kaum zu schätzen, irgendwas zwischen 40 und 70. Guten Tag, die Herren. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. In welcher Funktion sind Sie hier? Guten Tag, gnädige Frau. Kommissar Haas, mein Mitarbeiter Herr Teschenmacher. Wir befassen uns gerade mit dem Todesfall Erwin Bulke, Ihrem Mieter. Ah, die Polizei. Ja, scheußliche Sache. Der hat sich umgebracht, hat Bilanz gezogen, war nichts mehr drin. Ich habe ihm bei unserem letzten Telefonat gesagt, Bulke, bringen Sie Ihr Leben in Ordnung, so geht's doch nicht weiter. Aber da war es für eine Umkehr wohl schon zu spät. Ein wunderbarer Rat. Wie konnte er den nur nicht befolgen? Der Haas kann solche Sachen mit einem Pokerface sagen, dass du nicht weißt, meint er das ernst oder macht er Witze. Die Frau hat ihn zustimmend nickend angesehen. Plötzlich hat sie sich auf den Arm genommen gefühlt, hat sich gereizt dem Bürgermeister zugewandt, ist an uns vorbei in dessen Büro gegangen und hat forsch gesagt: Verlieren wir keine Zeit, dann wollen wir mal. Beraten Sie in aller Ruhe. Der Apfelgarten rückt ja jetzt näher, wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber in einer Stunde komme ich noch einmal vorbei, dann wäre ich Ihnen für ein kurzes Gespräch sehr verbunden. Ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen zu besprechen hätte. Nichts Wichtiges. Mir fehlt nur etwas zur Abrundung. Wenn der Mann im Büro ist, kann er einen verrückt machen. Aber wenn Sie mir so erzählen, wie er da draußen rummacht, dann möchte ich ihn drücken. Schade, dass ich das nie mitgekriegt habe. Es ist wie mit meinem Mann. Für die anderen Leute hat er die Schokoladenseite. Entschuldigung, hätten Sie ein paar Nüsschen? Ich brauche dringend was zum Knabbern. Sonst muss ich hier noch meinen Kollegen... Frau Felsenstein. Ja, ich war dann überrascht, als der Kommissar mir im Auto sagte, wohin es gehen sollte. Zur Villa Schrobendorf. Wieder mussten wir mehrmals schellen. Diesmal öffnete Schrobendorf uns ordentlich in Hemd und Hose und sogar rasiert. Er hatte heute ja schon Besuch gehabt. Der Kommissar marschierte schnurstracks zu den mit schweren Vorhängen verdunkelten Fenstern und zog sie ein wenig zur Seite. Der Blick geht direkt in Bulkes Bürocontainer. Man kann von hier in den hintersten Winkel sehen. Bulkes Sofa liegt direkt im Blickfeld. Ich mach die Musik aus, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Sie sagen es. Das muss aufregend für Sie sein. Sie führen ein zurückgezogenes Leben und müssen heute nun schon zweimal Gäste empfangen. Schrumdorf stutzte bei diesen Worten und sah Haas forschend an. Sie wollen doch damit nicht etwa sagen, dass Sie mein Haus beobachten lassen? Aber nein, dazu besteht ja gar keine Veranlassung. Reiner Zufall, dass wir Ihrem Gast heute begegnet sind. Eine Dame aus dem Norden, vermutlich eine Bekanntschaft aus Ihrer Hamburger Zeit. Nein, keineswegs. In Hamburg haben wir uns nie getroffen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich diese Frau gerade besonders sympathisch fand, aber diese Immobilienhaie sind ja nie besonders angenehm. Mit Ihrem Vorgänger, Herrn Knopp, sind Sie dennoch gut ausgekommen. Ich wusste ja längst, dass diese habgierigen Kommunalpolitiker hier wie der Teufel hinter der armen Seele hinter der Apfelwiese her waren. Ich behaupte, die war so schön, die musste einfach weg. So verstehe ich diese Leute. Von den Umweltheinis war da übrigens nicht die geringste Hilfe zu erwarten. Die sind schon so tief in die Koalitionspolitik verstrickt, dass sie sich überhaupt nur noch mit dem Hin- und Herschieben der Verhandlungen beschäftigen. Sehen Sie, unsere Zivilisation ist am Ende. Ich hätte gar nicht mehr hierher zurückkommen dürfen. Einfach am Ende der Welt sitzen und eine perfekte Erinnerung an eine herrliche Vergangenheit pflegen. Sie haben so recht. Erinnerungen sind das Einzige, was einem niemand nehmen kann. Sie wussten, das Ende des Apfelgartens ist da, die Plastikwelt siegt, so haben Sie sich doch ausgedrückt. Dann setze ich mich lieber selber an die Spitze. Ganz richtig. Mein Freund Knopf von der Realty Development sprach da immer von seiner Suche nach geeigneten Erschließungsobjekten. Und da habe ich ihn aus einem gewissen Masochismus heraus auf den Großauheimer Apfelgarten angesetzt. Was fällt, das soll man auch noch stoßen. Sie kennen die Devise. Hoffentlich war man so fair, Sie daran teilhaben zu lassen. Sie wissen ja, Maklers Mühe ist oft umsonst. Und so war es auch hier. Ich habe mir mit meiner Wutreaktion selber ins Knie geschossen. Der Apfelgarten wurde zur Bebauung freigegeben. Knopp hat ihn für seine Realty Development gekauft und ist dann pleite gegangen. Wenn ich da drüben die bunten Plastikfähnchen optimistisch flattern sehe, dann fühle ich mich verhöhnt. Und muss noch sagen, deine eigene Schuld. Ich hatte zunächst den Eindruck, Sie wären durch den Parkplatz vor allem in Ihrer künstlerischen Veranlagung als Ästhet, wenn ich so sagen darf, getroffen worden. Aber jetzt scheint mir, Sie haben an dieser ganzen schönen Situation hier gar nicht so sehr gehangen, wie ich das Ihren bewegenden Schilderungen der Apfelblüte zu entnehmen glaubte. Sei allem Abschied voran. Es ist eine Situation, wie ich sie mir nie vorgestellt und noch weniger gewünscht habe. Ich wollte immer hier weg. Großauheim war für mich immer das letzte Kaff. Und jetzt geht auch das altmodische, kleinstädtische weg oder ist schon lange weg. Überall nur Plastik. Schrobendorf versank ins Grübeln. Er schüttelte den Kopf wie ein Elefant im Zoo, der vor Langeweile aus dem Kopfschütteln nicht mehr herausfindet. Herr Schrobendorf, Sie müssen uns entschuldigen. Wir müssen jetzt leider aufbrechen, wenn Sie es gestatten. Ja. Apropos Aufbruch, vielleicht sollten wir so langsam auch mal... bisschen Frischluft. Begleiten Sie mich noch ein Stückchen? Aber sicher, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Beim Bürgermeister war Frau Wutenau auch schon auf dem Sprung. Sie gab sich keine Mühe, ihre Ungeduld zu verbergen. Auf dem Konferenztisch lag ein großer Plan ausgerollt. Shopping Mall Apfelgarten war in der unteren rechten Ecke in großen Buchstaben zu lesen. Das ist leider der alte Plan. Frau Wutenau hat mir eben gesagt, dass wir Abstriche werden machen müssen. Das Wichtigste ist, dass jetzt sofort angefangen wird. Wir haben dank Bulke schon genug Zeit verloren. Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, ihm einen Abschlag anzubieten, damit er früher geht? Was glauben Sie, auf welcher Basis ich in der Firma arbeiten muss? Die Firma hat vor dem Nichts gestanden. Da werde ich einem Herrn Bulke nicht goldene Eier legen, wenn ich ihn auch so herauskriegen kann. Die Rechnung ist ja auch gründlich aufgegangen. Glückwunsch. Was soll das heißen? Sowas verbitte ich mir. Sie tun ja so, als hätte ich den Bulke umgebracht. Um Himmels Willen, das liegt mir fern. Ich meinte nur, Ihnen gratulieren zu müssen, dass sich endlich alles in Ihrem Sinne gefügt hat. Haben Sie noch weiteres Informationsbedürfnis? Dann kommen Sie bitte zu mir nach Hamburg und intervenieren nicht bei meinen geschäftlichen Besprechungen. Ich empfange Sie dann mit meinem Anwalt, der darauf achten wird, dass Sie nicht aus der Rolle fallen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Oder werde ich hier etwa festgehalten? Dabei schob uns Frau Wutenau mit ihrer großen Hand auseinander. Ein dicker Ring mit Brillanten funkelte an ihrem Mittelfinger. Der Bürgermeister eilte ihr hinterher, um sie noch zum Ausgang zu bringen. Derweil beugte sich Kommissar Haas über die Pläne. Sieh da! Jetzt fällt mir's erst auf. Hier ist ja auch die Fachwerkvilla von Schrobendorf wunderbar gezeichnet. So gut sieht sie gegenwärtig nicht aus. Sehen Sie mal, mit Wetterfader und Schmiedeeisen, was es dort bislang noch nicht gibt. Die Sprossenfenster wiederhergestellt. Eine kleine schmucke Burg. Können Sie lesen, was dort steht? Wellness-Institut. Ein Wohlfühlinstitut. Das putzt die Ladenarchitektur dahinter mächtig auf. Die Blume im Knopfloch für das Ganze. Derweil kehrte der Bürgermeister zurück, atemlos vom schnellen Treppensteigen. Er wollte uns wohl nicht lange allein lassen. Es war mir gar nicht klar, dass die Schrobendorf-Villa auch in das Projekt einbezogen ist. Das wird für Herrn Schrobendorf aber eine Freude sein. Weiß er denn davon? Dieser Plan zeigt noch die Fassung von Herrn Knopp. Den kennt Herr Schrobendorf sehr gut. Allerdings will Frau Wutenau auf keinen Fall daran festhalten. Sie sagt, wir müssen froh sein, wenn wir die große Sache durchziehen können. Für Luxus sei jetzt kein Geld da. Ich verstehe das. Man kann nicht alles haben. Bin natürlich nicht froh darüber. Der Herr Schrobendorf wird es noch weniger sein, wenn er es erfährt. Sie wollen sagen, Herr Schrobendorf rechnet noch fest mit dem Verkauf seines Hauses. Das ist schön, an Ihrem Arm so durch die Nacht zu spazieren. Möchten Sie noch eine Zigarette? Nein, danke. Aber ich gebe Ihnen gerne Feuer. Passen Sie auf, Herr Kriminalassistent. Ich nehme Sie sonst noch beim Wort. Aber jetzt will ich erst das Ende hören. Im Auto verfiel unser Haas dann wieder ins Schweigen. Manchmal macht mich das schon fertig. Er lässt einen nicht an seinen Überlegungen teilhaben, obwohl man doch die ganze Zeit zusammenarbeitet. Das Klingeln meines Handys unterbrach unsere Wortlosigkeit. Der Anwalt der Brüder Czerny wollte uns einen Vorschlag unterbreiten. Teschenmacher, geben Sie mir den Apparat, sonst werden wir noch von einer Streife angehalten. Hier, Herr Kommissar. Haas hier. Herr Dr. Kaltscheuer, ich höre. Die Czerny-Brüder sind keine Engel. Die hauen auch mal zurück, wenn ihnen einer dumm kommt. Aber die schnüren keinem Betrunkenen eine Plastiktüte unterm Kinn zu. Was wollten die denn überhaupt von Bulke? Sie wollten Bulke für ihre kleinen Geschäfte gewinnen. Und er war wohl auch erst nicht ganz abgeneigt, aber wann immer sie sich getroffen haben, schon zu betrunken, um mit ihnen was Konkretes zu verabreden. An dem Unglücksabend waren sie bei ihm, weil er ihnen zugesagt hatte, ihnen endlich ein paar Nummernschilder für ihre Schrottkisten zu organisieren. Das geben beide Brüder unumwunden zu. Sie haben also auch mit Murat gesprochen? Na, jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe nicht nur mit ihm gesprochen, er ist sogar bereit, aus dem Kosovo zurückzukommen. Der Cousin ebenfalls. Nur der vierte Mann will bleiben, weil er ohnehin auf dem Weg in die Heimat war. Sie wollen auch den geklauten Audi wiederbringen. Sie haben verstanden, dass es sehr ernst ist und dass sie jetzt vor allem kooperativ sein müssen. Sympathien für Schläger und Autodiebe kann man unserem Haas wahrlich nicht unterstellen. Und doch hatte ich, während er sprach, das unbestimmte Gefühl, dass er nicht ungewillt war, ihrem Anwalt in seiner Argumentation zu folgen. Wir sind da. Diesmal drang keine Musik aus der Villa Schrobendorf. Der Bewohner des alten Hauses erwartete uns schon und trat uns aus dem Dunkel entgegen. Wie ein bleicher Fisch, der aus der schwarzen Tiefe eines Beckens an die Oberfläche schwimmt. Wir sind noch einmal zu Ihnen zurückgekehrt, um Ihnen für Ihre nicht unerhebliche Hilfe bei der Aufklärung des bedauerlichen Todesfalles des Herrn Bulke zu danken. Durch Ihre Initiative haben wir die Täter dingfest machen können. Ich wüsste nicht, was ich dazu beigetragen haben könnte. Oh, seien Sie nicht so bescheiden. Wem, wenn nicht Ihnen, haben wir den Hinweis auf die Albanerbande zu verdanken? Und wenn Ihre Beobachtungen auch nicht für eine fristlose Kündigung von Bulkes Pacht vor Gericht ausreichend waren, dann doch umso mehr für die Aufklärung des Mordes. Die Täter sind überführt und sitzen hinter Schloss und Riegel. Hinweise? Beobachtungen? Ach, Sie hatten doch von hier aus die besten Möglichkeiten zu überwachen, was im Container vor sich ging. Dabei schritt der Kommissar abermals mit großen Schritten an dem verdutzten Schrobendorf vorbei, auf das verhängte Fenster zu, um mit einer entschlossenen Bewegung die Vorhänge beiseite zu schieben. Ich weiß, Sie lieben mit gutem Grund den Anblick dort drüben nicht. Aber wenn es dunkel ist, spähen Sie doch manchmal, ohne Licht zu machen, durch einen Spalt nach drüben. Wenn Sie die Täter doch haben, was wollen Sie dann noch von mir? Ich sehe Sie in diesem dunklen Zimmer durch den Vorhangspalt hinüber in den Container spähen. Sie sehen wieder die Albaner und Bulke, Wodka trinkend. Die jungen Männer reden erregt auf Bulke ein, aber der kann sie schon kaum mehr wahrnehmen. Sein Kopf schwankt hin und her. Er schläft ein, während die anderen ihn geradezu anschreien. Kann die Lider nicht mehr offen halten, sinkt in seinem Bürosessel zusammen. Als die Männer erkennen, dass mit ihm nichts mehr anzufangen ist, verlassen sie den Container. Sie hören Motorengeräusch. Die Männer fahren in die Nacht, während Bulke unter weißem Neonlicht reglos auf dem Sofa liegt. Sie betrachten das Bild eine Weile, dann kommt ihnen ein Einfall. Sie ziehen sich an. Sie nehmen Handschuhe mit. Und sie gehen die paar Schritte von ihrem Haus zu Bulkes Container. Draußen ist alles menschenleer. Eine Neumondnacht. Die Bogenlampen leuchten die Leere aus. Sie öffnen die Tür, prüfen noch einmal, ob Bulke wirklich komplett weggetreten ist. Sie sind ein vorsichtiger und vernünftiger Mann. Bulke rührt sich nicht. Der Schnaps hat ihn narkotisiert. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie ihn so haben liegen sehen. Immer wieder haben sie durch den Spalt in den Vorhängen gespäht. Es war wie Kino für sie, besser als Kino. Da ist ihnen dann der Gedanke gekommen, in einer solchen Situation Frau Wuthenau und sich selbst etwas Gutes zu tun. Sie sehen sich also im Container um. Und da liegt in der Ecke die Plastiktüte, in der die Wodkaflaschen vermutlich hergebracht worden sind. Sie ziehen die Schreibtischschublade auf, da fällt ihnen ein dünnes, langes Kabel von einem alten Ladegerät in die Hand. Es gibt diese Augenblicke, wo einem alles entgegenkommt. Bulkes Kopf fühlt sich schwer an, als sie ihm die Tüte über den Kopf ziehen. Hat er noch irgendetwas gemurmelt? Aber das hätte sie auch nicht mehr aufgehalten. Sie schnürten die Tüte schön fest zu, aber natürlich nicht so fest, dass das am Hals gedrückt hätte. Der Mann sollte ja nicht aufwachen. Und dann war auch das getan. Die Fenster raben schwarz. Sie waren mit ihm allein wie in einer Raumstation. Das Plastik bewegte sich mit seinen Atemzügen. Sollte da irgendwann nicht mehr genug Sauerstoff sein in der Tüte, dann hätte das mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun. Das wäre sein Problem. Sie drehten sich um und gingen. Sie sollten jetzt auch besser gehen. Es ist da etwas Heimtückisches in Ihrer Geschichte, eine schmierige Suggestion, an der ich irgendwie kleben bleiben soll. Nur noch einen Moment Geduld. Die Sache hat eine Pointe, die Sie interessieren wird. Sie haben den Mord umsonst begangen. Sie wissen es noch nicht, aber Sie werden es jetzt erfahren. Es war alles umsonst. Was soll das heißen? Umsonst. Sie haben doch gehofft, dass durch den Tod des Bulke drüben endlich gebaut werden würde. Es wird auch gebaut, aber Sie werden davon nichts haben. Frau Wuthenau hat soeben dem Bürgermeister die offizielle Erklärung abgegeben, dass sie die Villa Schrobendorf nicht kaufen wird. Das ist nicht wahr. Wir können die Dame sofort anrufen. Was für eine bodenlose Schweinerei. Ich gebe Ihnen recht. Einen anderen in einen Mord hetzen und sich dann um den Lohn drücken, das ist wirklich nicht sehr anständig. Und mir zwei beide? Bleiben wir heute auch anständig oder kommen Sie noch auf einen Kaffee mit drauf? Was wird Ihr Mann dazu sagen? Der ist zur Apfelernte an die Bergstraße. Plastik im Apfelgarten von Martin Mosebach. Die Rollen und ihre Darsteller: Kommissar Haas, Felix von Manteuffel, Frau Felsenstein, Susanne Schäfer, Kriminalassistent Teschenmacher, Ole Lagerpusch, Rainer Maria Schrobendorf, Werner Wölbern, Hussein Czeni, Julius Forster, Anastasia, Patricia Ziolkowska, Bürgermeister Michael Schütz, Frau Wuthenau, Katharina Linder, sowie Martin Bringmann, Steffen Happel, Bastian Korf, Matthias Scheuring und Daniel Scholz. Besetzung Arne Köhler. Ton und Technik Thomas Rombach, Roland Grosch und André Buscharepp. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Dramaturgie Leonhard Koppelmann. Regie Thomas Wolferts. Produktion Hessischer Rundfunk 2019 für den ARD-Radiotatort. Redaktion Leonhard Koppelmann.